Sendung hat die herausragende Bedeutung von Yasa, dem Ruhepol eines Rakas, vorgestellt. Bevor wir zu unserem letzten Hörbeispiel kommen, sollte zur Vollständigkeit des Themas erwähnt werden, dass diese besonderen Noten die Nyasaswaras sozusagen auch Spielverbot haben. Der Künstler stellt zu Beginn seiner Interpretation zunächst die Raka-Komposition vor. Dieser Einführungsteil wird als Alapana oder kurz als ALAP bezeichnet. Alapana ist quasi eine kurze Abhandlung eines Ragas, um den Hörer auf das Klangbild einzustimmen. Der ALAP ist der schwierigste Teil einer Raga-Performance, der sich in vier Abschnitte unterteilt. Akshipitta als Abstract, Ragavardhini als der Hauptteil, Stai und Vardhini für die Improvisation und den Abschluss. Nyasa darf nur zum Abschluss eines Alapana gespielt werden. Nach dem Alapana folgt die eigentliche Entwicklung eines Ragas im Instrumentalteil Jhol, dem melodischen und schnelleren Teil Jhala und abschließenden Höhepunkt dem Ghat. Hier gelten die bereits vorgestellten Regeln für den Einsatz der Nyasaswaras. Die feinsten Dosierungen eines Ragalapana kommen besonders durch die indische Bambusflöte zur Geltung. Die Bansuri ist eines der ältesten Instrumente Indiens. In einem Duett, dem Chagalbandi, spielen uns als letztes Hörbeispiel die herausragenden Flötenmeister Raghunath Zett und Prapancham Sitaram den Raga Purya Kalyan. Die Raga-Form Kalyan wird im ersten Viertel der Nacht Partham Praya gespielt. Ursprünglich hieß Kalyan Iman. Die Meinungen der Musikwissenschaftler gehen auseinander, ob Kalyan mit dem zuvor gehörten Raga Imone identisch ist. Gewiss ist die regionale Herkunft von Kalyan. Im Thane-Distrikt des indischen Bundesstaates Maharashtra liegt die Stadt Kalyan mit nahezu 2 Millionen Einwohnern. Sie gehört zur Region um die Metropole Mumbai. Wir finden auch in der südindischen Klassik diesen Raga als Ragam Kalyani. Er ist in der aufsteigenden und absteigenden Skala ein vollständiger Raga, Sampurna, mit allen 7 Hauptnoten. Es ist die Besonderheit von Raga Kalyan, dass außer der 4. Stufe Ma alle Hauptnoten als Nyasaswaras verwendet werden. Damit bietet sich dem Musiker für die Improvisation eine nahezu unermessliche Gestaltungsvielfalt. Wir finden Raga Purya Kalyan auf der CD Chagalbandi Flute Live at Music Academy 1987 in Aid of Madras Telugu Academy Volume 1. Sie ist bei dem Label AVM Audio im Jahre 2005 erschienen. Es spielen nun auf der Bansuri den Raga Purya Kalyan Raghunath Zett und Prapancham Sitaram. Mm-hmm. Dies war unsere Sendung IMC Intermix Classic mit dem Thema Nyasa, die Stille der Rakas. Die Sängerinnen waren Ashwini Bidedeshpande, Damal Krishnaswami Patamal und Kishore Monka. Im Weiteren die Bansuri-Spieler Raghunath Set und Prapancham Sitaram, der Gitarrist Prasanna und auf der Sita Roshan Jamal Bhatia. Die Surbahar spielte Jai Kishore. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Meyer. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders. Oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic. www.imcradio.net imcradio.net Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.